Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Stefan Acker, EBCC. Ich bin hier beim dezentralen Kreisparteitag in Dortmund und ihr seid im Krähennest. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten hat der Kreisparteitag etwas verspätet begonnen und ich werde ihn heute begleiten und euch dabei auf dem Laufenden halten. So, ich bin jetzt hier zusammen mit Dieter McDavid, Pressesprecher der Piratenpartei Dortmund. Und der kann mir vielleicht mal kurz erzählen, vielleicht ganz kurz vorstellen und so ein bisschen zusammenfassen, was hier passiert und vielleicht auch was zu Dortmund erzählen. Ja, mein Name ist Dieter McDavid. Ich bin seit 2009 Pirat. Da ich sehr umtriebig bin und überall mich beteilige, kennt mich der ein oder andere schon. Dezentraler Parteitag. Heute hier in Dortmund. Das heißt, das ist unser Versuch, um jetzt mal auch in Zukunft für Landes- und Bundesparteitage mal eine rechtliche Grundlage zu schaffen und auch ein paar organisatorische Erfahrungen zu sammeln, was man alles bedenken muss bei so einem Parteitag und im Anschluss daran auch eine rechtliche Klärung zu finden. Das heißt, wir werden uns mit einer Feststellungsklage selber verklagen, um dann vor einem, ich glaube, es ist ein Verwaltungsgericht, aber ich bin kein Jurist, rauszufinden, ob das denn auch alles rechtens ist, was wir hier tun. Es ist schon sehr, sehr wichtig, dass wir das eben nur auf einem Kreisparteitag machen, weil wenn das heute jetzt hier scheitert, dann, oder wenn das Gericht sagt, das ist nicht zulässig, dann haben wir einen Kreisparteitag in Sand gesetzt. Das ist für uns relativ unangenehm, weil wir wollen heute einen neuen Vorstand wählen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so eine 0815-Veranstaltung, wo man einfach nur eine Satzungsänderung machen möchte, sondern das ist schon ein richtiger, echter Kreisparteitag. Aber das heißt, wir müssten dann nur nochmal neu einladen und das sind dann Kosten in Höhe von 1, 2, 300 Euro, die dann nochmal neu entstehen. Das ist also verkraftbar. Während wenn ein Landes- oder Bundesparteitag scheitern würde, dann sind das natürlich ganz andere Kostendimensionen. Und es ist ja auch bei Landes- und Bundesparteitagen viel, viel schwieriger, die Leute zusammenzubekommen. Das muss man ja einen viel größeren Vorlauf haben. Wir haben satzungsgemäßen Vorlauf von 2 Wochen, Ladungsfrist. Das heißt, in spätestens 3 Wochen könnten wir den nächsten machen, um das wieder zu wiederholen. Von daher ist das im Anführungsstrichen gesagt halb so wild, wenn das heute scheitert. Wir möchten es natürlich richtig machen und wir möchten es auch rechtlich ganz mit Hand und Fuß haben. Aber es kann, wenn es dann scheitert, dann scheitert es halt. Ja. Aber das sind jetzt auch Erfahrungen, die wir jetzt wirklich für alle Piraten, also nicht nur für alle Piraten sammeln, sondern wir sammeln das natürlich auch für andere Parteien, weil spricht ja nichts dagegen, dass die Grünen, die SPD, die Linken das auch kopieren. Wir wollen ja hier in der Herzkammer der Sozialdemokratie mal die Demokratie wiederbeleben. Ist dir bekannt, ob so ein dezentraler Parteitag schon mal irgendwo stattgefunden hat oder ist das der erste, der überhaupt so bekannt ist? Nee, so ein Parteitag hat es schon gegeben, den hat es in Trier gegeben. Die haben das auch ganz erfolgreich gemacht. Das Einzige, was sie nicht gemacht haben, ist eben diese negative Feststellungsklage, um dann wirklich die Rechtssicherheit zu haben. Weil die haben es gemacht und haben gesagt, alles toll, aber es hat niemand dagegen geklagt. Und solange man kein Gerichtsurteil hat, was man in so einer Hand hat, dann kann man sich nie sicher sein. Und diese Rechtssicherheit möchten wir haben, bevor wir das eben in einem Landes- oder Bundesparteitag ausprobieren. Macht Sinn, vollkommen. Dann erzähl mal noch ein bisschen was zu Dortmund, vielleicht ein paar Fakten zu den Dortmundern, zum Kreisverband Dortmund. Der Kreisverband Dortmund ist jetzt, ich weiß jetzt nicht auf den Tag genau, aber 2 Jahre, im September vor 2 Jahren, haben wir den gegründet. Und Fun Fact am Rand ist, der erste Beschluss des neuen Kreisvorstandes ist sofort Wahrheit geworden. Nämlich der erste Beschluss war, dass wir dafür sind, dass Borussia Dortmund deutscher Meister wird. Und sie sind Meister geworden. Also, das ist doch mal Politik zum Anfassen. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt angefangen, weil wir waren letztes Jahr um diese Zeit, glaube ich, 120 Mitglieder und haben jetzt so eine relativ gute Struktur hier reinbekommen. Das heißt, wir schaffen es schon, alles ganz ordentlich hier hinzubekommen. Das große, was heißt, nein, das Problem war es ja gar nicht, sondern der große Punkt war letztes Jahr die Berlin-Wahl, weil seit der Berlin-Wahl, wir haben unsere Mitgliederzahlen dann nicht verdreifacht, aber verzweieinhalbfacht haben, wir sind jetzt schon über 300 Mitglieder und so ein Mitgliederwachstum zu verkraften und dann auch in organisatorischen Strukturen zu haben, ist nicht etwas, was einfach ist. Und glücklicherweise hatten wir ja rechtzeitig angefangen und von daher wächst der Dortmunder Kreisverband jetzt wirklich kontinuierlich, aber auch gesund. Das heißt, Leute, die hinten runterfallen, weil sie niemand begrüßt, niemand mit einbezieht, passiert uns auch, aber relativ selten. Das ist gut. Das ist eigentlich das Wichtige, weil wir möchten natürlich ganz viele Menschen wieder für Politik interessieren, mitnehmen und zum Mitgestalten animieren. Dazu braucht man natürlich auch eine Struktur, die das erlaubt, weil ab einer gewissen Größe ist man nicht mehr in der Lage, einfach alle mit einzubeziehen und dann fühlt sich immer jemand benachteiligt. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hier in Dortmund hingekriegt. Habt ihr Ortsverbände da gegründet oder seid ihr ein Kreisverband ohne Untergliederung oder habt ihr noch Untergliederung? Wir sind ein Kreisverband ohne Untergliederung. Wir haben letztes Jahr angefangen, Ende letzten Jahres haben wir angefangen mit Wanderstammtischen. Das heißt, wir haben einmal in der Woche mittwochs unseren Hauptstammtisch, der ist jede Woche. Und wir gehen dann durch die Vororte durch und jede Woche ist mindestens ein Stammtisch in den Vororten, was dann dazu führt, dass wir dann auch jetzt immer mehr Leute, die kommunalpolitisch interessiert sind und nicht in die Innenstadt kommen wollen, schön mit einbeziehen wollen. Es hat auch noch einen anderen Zweck, weil es sind so einige Orte, die vor Dortmund liegen, die aber noch keine großartige Struktur haben. Die versuchen wir damit auch mit zu beleben und Anlaufpunkte zu bieten, indem wir wirklich Stammtische anbieten, die genau auf dem Rand von Dortmund liegen. Ein ganz wichtiger Aspekt für uns war auch damals, als diese große Diskussion war zwischen Crews und Kreisverbänden oder Crews gegen Kreisverbände, da war ein wichtiges Argument, wenn ihr Kreisverbände gründet, dann seid ihr wie die alten Parteien und werdet dann kurz oder lang genau die gleichen Strukturen und Nachteile wie die alten Parteien haben. Und dieses Argument, das schwingt mir immer noch im Hinterkopf nach und ich möchte auch gerne verhindern, dass das genau passiert. Und deswegen versuchen wir wirklich, obwohl wir ein Kreisverband sind, der eben der Kreis nur in Dortmund ist, das über die Stadtgrenze hinaus Kontakte zu knüpfen. Das heißt also zum Beispiel, jetzt nächsten Dienstag ist der Stammtisch in Mengede und da versuchen wir eben auch die Kastropper, Waldropper und Datteln mit einzubeziehen. Dann danach, am Donnerstag, ist in Lütgendortmund oder in Langendreher, das weiß ich jedenfalls nicht. Bochumer und Wittmann. Genau, weil wir müssen verhindern, also gerade im Ruhrgebiet müssen wir verhindern, dass genau dieses Kreisverbandsdenken eintritt, weil wenn das passiert, dann sind wir wirklich in kurzer Zeit so wie alte Parteien. Und ein Hauptproblem des Ruhrgebiets ist ja genau dieses Kirchturmdenken, weil da gründet ja, das hat ja gar nichts mit Parteipolitik zu tun, sondern der eine Kreisverband gründet an dem anderen eine Schwatte unter den Fingernägeln nicht. Und wenn wir nicht von vornherein darauf achten, dass das bei uns auch nicht passiert, also wenn es passiert, dann sind wir wie eine Altpartei und wenn wir von Anfang an darauf achten, dass es eben nicht passiert, dann schaffen wir es nämlich auch wieder mal so eine ganzheitliche Politik fürs Ruhrgebiet zu machen. Ja, das stimmt. Und ehrlich gesagt, wir haben hier ein ganz tolles Konzerthaus in Dortmund, aber das muss gar nicht in Dortmund sein. Das kann auch meinetwegen in der verbotenen Stadt in Gelsenkirchen sein. Also, aber wichtig ist einfach, dass wir, wenn wir Geld in die Hand nehmen, dass wir es für das Ruhrgebiet in die Hand nehmen und nicht jede Stadt ihres eigenen Konzertes, ihre eigene Oper haben. Die ganzen Nahverkehrs, wir haben zwar den VRR, aber wir haben, jeder Ort hat seinen eigenen seine eigene Nahverkehrsfirma. Das ist natürlich ganz furchtbar, weil innerhalb einer Stadt kommt man wunderbar vorwärts, aber in dem Augenblick, wenn man dann einmal über die Stadtgrenze will, ist es katastrophal. Ja, ja. Und das ist zwar jetzt so ein kleiner Auswurf, aber für das ist so ein ganz wichtiger Punkt bei uns für die Kreisverbände. Mhm. Durch die Stammtische, die sich da gebildet haben, bilden sich jetzt auch langsam in den Ortschaften stärkere Gruppierungen, die sich nur um diesen Ort kümmern. Und dieses Jahr wird das nicht mehr so sein, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir weiter so wachsen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres die ersten Ortsverbände in Dortmund kommen. Mhm. Wir haben unsere Satzung auch da schon drauf angepasst, weil das ist so ein ganz wichtiges Ding in diesen Kreisverbandssatzungen, wenn man da nicht aufpasst, hat man auf einmal, läuft alles Geld immer in die kleinste Gliederung rein. Mhm. Und wenn man dann eben nur einen Kreis, nur einen Ortsverband hat, dann hat man auf einmal alles Geld in diesem einen Ortsverband und anderen haben nichts mehr. Deswegen, es geht ja gar nicht darum, dass man alles bei sich behält, sondern man muss wirklich überlegen, wie kann man denn auch vernünftig miteinander arbeiten. Und es geht eben viel übers Geld. Ja, da muss man aufpassen, dass man in der Satzung das richtig macht. Ja. Gut. Dann springen wir einmal noch in die Piratenfraktion. Die Dortmunder haben ja recht viele Abgeordnete dort untergebracht. Wie viele sind das denn? Wir haben 3 Dortmunder in der Landtagsfraktion. Es sind unter dieser Liste von diesen 42 sind 6 Stück insgesamt. Das heißt, wenn jetzt nochmal der eine oder andere ausfallen sollte, auf den nächsten 6 Plätzen kommen die anderen 3. Das heißt, wenn jetzt nochmal 6 Leute aus dieser Fraktion rausfallen würden, hätten wir auch mal 6 Leute in der Fraktion. Okay. Wir haben schon ein sehr, sehr großes Gewicht in der Landtagsfraktion. Das ist uns auch allen bewusst und wir versuchen da sehr verantwortungsvoll mit umzugehen. Ja, das klingt vernünftig. Gut, wenn du möchtest, kannst du nochmal irgendwas Wichtiges sagen? Ich weiß, dass das, es gibt da ja auch von dem Brigadier so einen Blog-Eintrag zum Thema Verteilung von Landtagsabgeordneten. Mhm. Und ich sehe auch diese Gefahr, dass man wirklich diese Schiene hat, Dortmund bis Düsseldorf, dass da ganz viele Landtagsabgeordnete aus diesem Bereich kommen und aus den anderen Bereichen ganz wenige. Aber ehrlich gesagt, ich möchte es nicht so haben, wie bei anderen Parteien, dass dort regionaler Proporz wichtiger ist als Fachkompetenz. Und ich glaube, dass zumindest dass die 3, die wir da die aus Dortmund da reingekommen sind, nicht aufgrund, weil es einen starken Dortmunder Kreisverband gibt und wir da Lobbyarbeit gemacht haben, um da nur unsere eigenen Leute reinzuschieben. Da bin ich fest davon überzeugt, dass das nicht passiert ist, sondern dass die 3 auch wirklich deswegen reingekommen sind, weil sie gut sind. Also NRW-Politik machen. Punkt. Ja. Ja, sehr gut. Okay, ja, sage ich an dieser Stelle erstmal Danke. Möchtest du auch was den Hörern sagen, was Dortmund betrifft, oder? Ich würde mich freuen, wenn Borussia dritte Mal Meister wird. Da drücken wir mal die Daumen. Alles klar, Dieter. Vielleicht hören wir uns später nochmal, wenn es hier dem Ende zugeht. Dann können wir nochmal sprechen. Alles klar, danke. So, wir haben hier eine Versammlungspause und vor mir sitzt jetzt die Versammlungsleiterin an einem der Standorte und die kann sich mal ganz kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Kerstin, die Offline. Ich komme aus Hagen und bin da Vorsitzende des der Berlin-Kreisverbandes. Du bist hier nach Dortmund gereist und hast dich heute zur Versammlungsleiterin wählen lassen. Bist du gezwungen worden? Nein, das ist so ein Gentleman Agreement zwischen Hagen und Dortmund. Wenn wir Parteitage haben, dann kommt immer der jeweilige Vorstand und wir unterstützen uns da gegenseitig. Also du bist also in Hagen auch im Vorstand? Ja. Okay, das ist für dich Premiere, dezentraler Parteitag. Das heißt, man hat ja noch einen zweiten Standort, den man so ein bisschen mit beobachten muss. Wie ist das so? Ja, es war natürlich wirklich aufregend. Das war ja nicht nur für mich die Premiere, sondern hier für fast alle. Und der zweite Versammlungsleiter, das war ja der Dirk. Und ich habe schon mal mit ihm zusammengearbeitet auf dem Landesparteitag in Dortmund. Und daher kannten wir uns schon. Und ich glaube, das haben wir eigentlich bis dato ganz gut hinbekommen. Okay, hast du dich da besonders drauf vorbereitet? Ich glaube, du hast gerade gesagt, du hast das schon mal gemacht zur Versammlungsleitung. Hast du dich jetzt da besonders drauf vorbereitet irgendwie? Natürlich bereite ich mich immer besonders vor, also aber nicht anders jetzt auf diesen. Also ich habe mir die GO ganz genau angeguckt und die GO-Anträge, aber jetzt nicht besonders, weil es ein dezentraler Parteitag ist. Okay, glaubst du, dass das in Zukunft durchaus so machbar ist? Oder siehst du da Schwierigkeiten? Ich glaube, es war jetzt eine gute Möglichkeit, aufzuzeigen, wo noch die Schwächen liegen. Und wenn man sich jetzt gemeinsam zusammensetzt und die versucht eben zu beheben, dann könnte es eine gute Möglichkeit werden. Okay. Die Klage, die ja im Anschluss kommen soll, und diese Feststellungsklage, was glaubst du, wie da der Erfolg sein wird? Das kann ich eigentlich sehr schlecht abschätzen, aber ich glaube, der Weg muss einfach gegangen werden, um auszukundschaften, um einen guten Vorreiter für einen potenziellen Bundestagsversammlung zu geben. Oder erstmal vielleicht Landesparteitag. Ja, genau. Aber falls das nicht klappen sollte, warum auch immer, machst du bestimmt auch nochmal Versammlungsleitung hier in Dortmund, oder? Ja, gerne. Ich komme immer wieder hierhin. Alles klar, gut, dann danke ich dir recht herzlich. Vielleicht hören wir uns später nochmal. Danke. So, bei mir wieder der Mirko, aka Huwutze. Twitter at Huwutze, hier sozusagen der technische Direktor der ganzen Veranstaltung. Wir haben hier immer noch Versammlungspause und da wollte ich ihn mal ganz kurz reinfragen. Der ist hier zwar im Megastress, aber hat ganz kurz Zeit gefunden, mal kurz zu erklären, wie es läuft. Ja, es läuft. Ja, mehr schlecht als recht. Das heißt? Latenzen, das heißt Zeit, die man braucht, ehe man eine Antwort bekommt. Ja, Bildqualität, Tonqualität, Soundprobleme. Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Mikrofone dermaßen empfindlich sind. Sachen, die man fürs nächste Mal ändern muss. All solche Geschichten. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Stream stand oder steht und man hat sich auch unterhalten können, aber eben halt mit den gerade beschriebenen Problemen. Genau, also wie gesagt, die erste Versammlung ist angelaufen. Man hat die ersten Versammlungsämter gewählt, hat diverse Sachen festgestellt, dass man ändern müsste, alleine für die Zukunft. Ja, also wie gesagt, es funktioniert, aber es könnte wesentlich besser sein. Das heißt, in der Nachbearbeitung einfach gucken, wo kann man Verbesserungen machen, vielleicht ein klein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das ein oder andere zu verbessern und dann sollte es vielleicht auch besser gehen. Ein klein bisschen Geld ist gut gesagt, ja. Okay, alles klar, ja, dann will ich dich nicht länger stören. Mach weiter mit deinem Technik, wir quatschen später nochmal. Danke dir, Mirko. Okay, alles klar. So, bei mir ist jetzt der Toso, Thorsten Sommer, Mitglied der Piratenfraktion im Landtag NRW und hier in Dortmund beim Kreisparteitag. Warum denn? Ja gut, beim Kreisparteitag in Dortmund bin ich als Dortmunder Pirat eigentlich immer, wenn wir Kreisparteitag haben. Wir haben ja dieses Jahr schon unseren 6. Kreisparteitag. Das liegt daran, weil wir ganz gerne halt unseren Mitgliedern immer so oft wie möglich die Möglichkeit zur Mitbestimmung geben wollen. Das ist ja auch hier gelebte Tradition. Wir machen da lieber einen Kreisparteitag mehr als einen zu wenig. Wir hatten ja auch eine Kreismitgliederversammlung zur Aufstellung der Direktkandidaten. Das heißt, dieses Jahr war schon relativ viel zu tun. Aber man ist dann so, wie es geht, eigentlich immer beim Kreisparteitag dabei. Einen habe ich verpasst. Da war ich gerade in Urlaub auf Korsika. Da war mir die Anreise zu weit. Ach, du machst also auch nur Urlaub? Ja, ich bin auch einer von denen, die Urlaub machen. Es tut mir sehr leid. Nee, gar nicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Korsika kann ich immer nur empfehlen. Tolle Insel, tolle Leute. Super. Okay, bei den Dortmunder Piraten, was machst du da sonst noch so? Bei den Dortmunder Piraten bin ich eigentlich angefangen 2010 als Schatzmeister im Vorstand, also als Funktion. Davor habe ich mich natürlich erstmal langsam reingelebt. Man muss ja erstmal die ganzen Mailinglisten sortiert kriegen. Man muss gucken, mit wem man sprechen muss, wo man Infos bekommt, sich überhaupt so ein bisschen reinleben. Man kommt ja nicht als mit einer fertigen also ich zumindest bin nicht mit einer fertigen Vorstellung hier angekommen, wie wir denn jetzt so zu funktionieren haben, sondern habe mir da auch einiges abgeschaut und das hat alles ganz gut funktioniert. Wir haben hier sehr viel Organisatorisches gemacht erst. Wir hatten hier ganz viel an Struktur aufzubauen, was es angeht, wo lagern wir unsere Sachen alleine, was brauchen wir, wenn wir so einen Infostand machen wollen, wo kriegen wir Infomaterial her. was wir dann auch verteilen können. Und das war eine Menge zu tun. Das mündete dann aber auch darin, dass wir halt hier nach sehr langer Diskussion, wir haben ein Dreivierteljahr diskutiert, dann 2010 im September einen Kreisverband gegründet haben. Das ist für Dortmund eine Struktur, die funktioniert zurzeit. Mhm. Das sage ich absichtlich so. Ich weiß, dass es im Land auch ganz viele andere Strukturen gibt, die total gut funktionieren. Und ich mag nicht hier so missionarisch auftreten nach dem Motto, in Dortmund funktioniert das, dann muss das überall anders genauso funktionieren. Mhm. Das halte ich für Quatsch. Deshalb möchte ich immer betonen, für uns funktioniert das mit dem Kreisverband hier in Dortmund. Wir sind damit glücklich, wir können damit super gut politische Arbeit machen und deshalb machen wir das jetzt halt auch ins dritte Jahr hinein. Ja, nach 2010 habe ich dann ein Jahr Schatzmeisterei mit aufgebaut, habe dann auch immer schon der damaligen Landesschatzmeisterin so ein bisschen oder dem damaligen Landesschatzmeister zugearbeitet, hat nicht so gut funktioniert an Stellen, ist aber auch Vergangenheit, egal, dann mit der neuen Schatzmeisterin hat einiges schon besser funktioniert, Landesschatzmeisterin. Und darüber habe ich dann aber immer mehr Kontakt auch in den Landesverband bekommen. Das wächst dann ja halt auch so ein bisschen, wie so ein politisches Leben dann halt so wächst. Das kennt der eine oder andere bestimmt von sich selber. Ja, ja. Und das hat mir halt auch immer mehr Spaß gemacht. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich im Landesverband da doch noch ein bisschen mehr Sachen bewegen kann. Habe bei der einen oder anderen AG mitgearbeitet, habe dann aber auch zum Beispiel bei der AG Werbemittel immer so ab und an mitgeholfen. Ich habe dem Carsten Trojan, der ja bei uns wirklich der Verwaltungspirat zusammen mit Jörg Franke im Landesvorstand auch ist, dem habe ich ganz gerne auch zugearbeitet. Das funktioniert super. Das mache ich auch immer noch ein bisschen. Ja, und dann habe ich halt 2011, bin ich nicht mehr angetreten zum Schatzmeister, weil ich halt zu viel im Land gemacht habe. Das hätte ich hier nicht mehr vollständig machen können. Ich war aber auch eh nur mit der Maßgabe angetreten, das für ein Jahr zu machen zum Aufbauen. Mit dem Wolfgang Pehler, der hier jetzt gerade wieder bestätigt worden ist, hat sich aber auch ein super vollwertiger Ersatz gefunden. Da gibt es keine Abstriche in der Qualität. Ja, perfekt. Na, also das ist total gut. Deshalb, also hier der Kreisverband läuft. Heute haben wir natürlich das Experiment gewagt, um einen dezentralen Parteitag auf die Beine zu stellen. Das hat aus technischen Gründen leider nicht geklappt. Wir haben erst ein bisschen länger gebraucht, bis wir Bild und Ton hier von beiden Standorten synchron hatten. Da haben wir den einen oder anderen Bug in der Netzwerkkonfiguration, das haben wir geklärt. Dann lief es endlich, hat ja wirklich lange gedauert, bis es dann lief, aber dann lief es endlich. Wir haben angefangen mit der ganzen Geschichte. War eigentlich eine gute Sache. Wir hatten 3, vielleicht 4 Sekunden Versatz. Damit kann man leben. Mhm. Das hat wirklich gut funktioniert. Das hätten wir auch so durchziehen können an der Stelle. Leider ist dann hier auf der einen Seite das Streaming-Laptop den Hitzetod gestorben. Genau. Und an der Stelle war dann halt Feierabend, weil wir da keinen Ersatz hatten. Vor allen Dingen, weil wir jetzt auch in der Konfiguration so viel verändert hatten, dass wir da jetzt Im Hintergrund hört man, wird gerade applaudiert. Genau. Ja, der Kreisparteitag geht ja auch ohne mich weiter, das ist ja auch gut so. Da hatten wir jetzt nicht genug Ersatz, da hätten wir auch wieder erst wieder Konfigurationsarbeit reinstecken müssen, da haben wir gesagt, ja gut, an der Stelle haben wir es nicht zu Ende geschafft, aber wir haben da eine Menge draus gelernt. Das werden wir jetzt beim nächsten Kreisparteitag wieder einfließen lassen, da werden wir das wieder testen mit dem dezentralen Konzept. Da wissen wir dann, dass wir einen zweiten Rechner da stehen haben müssen an jeder Stelle, der die Aufgaben so übernehmen kann. Die Kameras sind nicht so das Problem. Wir dachten zuerst, wir hätten Probleme mit den Kameras und der Bildqualität, aber da muss man echt sagen, eine halbwegs USB-Webcam tut's da. Mikrofon ist auch gut, was wir hier so haben. Da ist nur die Sache, da muss man sich dran gewöhnen, dass das Mikrofon am besten wechselseitig schaltet. Also wir haben jetzt hier schon einiges an Erfahrungswerten mitgenommen. Und das wird den nächsten dezentralen Kreisparteitag dann perfekt machen, da bin ich ganz sicher. Ja, das heißt ja, dass auch wenn das abgebrochen wurde, dass man trotzdem eine Menge Informationen mitnehmen konnte und das ist ja schon eine Menge wert. Gut, diese nachträgliche Selbstanzeige findet jetzt natürlich nicht statt. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären, warum ihr das dann hätte gemacht? Ja, das ist ja jetzt nicht eine Selbstanzeige an der Stelle, sondern eine Feststellungsklage. Okay. Ne, das ist im Endeffekt ein Verwaltungsgerichtsakt. Es geht darum, dass im Parteiengesetz nicht zentral geregelt ist, ob man jetzt eine Veranstaltung als Parteitag oder ob der Parteitag einer Partei an einem Ort stattfinden muss, in einer Halle, oder ob das nicht auch zusammengeschaltet an verschiedenen Orten stattfinden kann. Die meisten aktuellen Meinungen von Rechtsgelehrten des Parteiengesetzes gehen zurzeit in Deutschland davon aus, dass es kein Problem ist, das mit aktueller Technik an mehreren Orten stattfinden zu lassen, ein und denselben Parteitag. Es geht halt darum, dass jeder mitwirken kann und dass jeder seine Meinung kundtun kann und auch mitbekommen kann, wie sich die Meinung so entwickelt. Und das ist mit aktueller Technik durchaus machbar. Das haben wir heute gemerkt, selbst mit relativ günstiger Technik ist das machbar und mit normalen Internetangeboten. Wir haben ja hier jetzt nicht eine Glasfaserleitung extra von irgendeinem Provider legen lassen. Das geht also auch mit normalen DSL-Internetzugängen und normaler USB-Kamera-Hardware. Das Einzige, wo man halt drauf achten sollte, einen zweiten Rechner in Reserve haben, falls der erste abbraucht, ist sinnvoll. Damit man eben reagieren kann, ja. Hast du heute irgendwie bestimmte Aufgaben übernommen oder bist du einfach nur als Mitglied anwesend? Nein, eigentlich bin ich heute als ganz normales Mitglied anwesend, so wie alle anderen auch hier. Ich habe beim zweiten Teil des dezentralen Kreisparteitages am Anfang so ein bisschen noch die Technik mitbetreut. Das hat ganz gut geklappt. Wir haben da, wie gesagt, den ein oder anderen Bug in der Netzwerkkonfiguration noch ausgeschaltet. Das ging ganz gut. Ansonsten mache ich jetzt hier, bin ich noch zum Wahlhelfer gewählt worden. Das sind so die Sachen, die man ganz gut machen kann, wenn man ja selber sich nicht für ein Amt wählen lassen möchte. Und in den Vorstand hier im Kreisverband wollte ich mich diesmal nicht wählen lassen. Okay, hast ja auch momentan eine Menge zu tun. Ja, das ist nicht weniger geworden. Von meiner gemütlichen 35-Stunden-Woche bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, bei dem ich jetzt freigestellt bin für die Wahlperiode, bis zu der doch umfangreicheren Wochenstundenzahl jetzt im Landtag, ist natürlich ein ganz schöner Schritt. Weil es bleibt ja auch dazu noch mein ehrenamtliches Engagement für die Piratenpartei bestehen. Da darf man sich jetzt nicht vertun, dass man sagt, ja gut, man macht jetzt seinen Landtagsjob und ist dann durch damit. Ich bin ja jetzt hier auch Sonntag und mache hier Wahlhelfer beim Kreisparteitag. Und genauso organisiere ich gerade den Rollback aller Plakate ins Lager nach Wuppertal für den Landesverband. Ja. Das mache ich auch nicht vom Landtag aus. Ne? Das mache ich dann schon außerhalb meiner Zeiten, für die ich normal im Landtag sitze. Also es ist immer noch ein Sahnehäubchen obendrauf, genauso wie bei meinem alten Beruf. Ja, genau. Dann springen wir mal ganz kurz in den Landtag. Ihr habt da ja im Prinzip ein kleines mittelständisches Unternehmen aufgebaut. Wie fühlt man sich mittlerweile? Hat man sich gut eingelebt? Ja, gut eingelebt hat man sich auf jeden Fall. Also wir mussten ja wirklich von 0 auf 100 sofort relativ viele Hürden überspringen. Das hat ganz gut geklappt. Was leider so ein bisschen untergeht, ist, die Hürden, die man perfekt genommen hat, die bleiben nicht im Gedächtnis. Weder in unserem noch im Gedächtnis des Landesverbandes oder der anderen Mitglieder. Sondern wenn man dann eine von 200 Hürden vielleicht nicht mal ganz so elegant nimmt, sondern nur drüber hoppelt, noch nicht mal reißt, dann ist das der Stein für böseste Kritik, die auch nicht konstruktiv geäußert wird, sondern einfach nur, wie konntet ihr? Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, die Flauschkon in Bielefeld hat heute bestimmt und gestern einiges an Wegen aufgezeigt, wie man das besser und konstruktiver auf die Reihe kriegen kann, wie man auch besser und konstruktiver miteinander umgehen kann. Jeder sollte sich mal überlegen, was erwarte ich von jemandem, der seit 3 Monaten einen komplett neuen Beruf hat? Ja. Okay, ich sehe gerade, ich glaube, du musst wieder deiner Tätigkeit nachkommen. Bedanke ich mich für Gespräch. Wir können vielleicht gleich nochmal kurz ein Gespräch machen, je nachdem sehen wir dann. Ansonsten wünsche ich dir jetzt gleich noch viel Spaß und danke für das Interview. Ich habe zu danken, Stefan. Ich verteile jetzt fleißig Wahlzettel. Okay, alles klar, danke. So, Dieter McDevitt, Pressesprecher der Dortmunder Piraten, wieder bei mir. Was ist passiert, Dieter? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme und wir hatten Latenzen drin. Das heißt, das Bild kam zu spät an. Das heißt, wir haben schon nicht so ganz mitgekriegt, was in einem anderen Ort passierte. Es gab Probleme mit Rückkopplung. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die man jetzt mal ein bisschen austesten muss, wo wir dann nochmal einen Tag dran setzen müssen, wo wir das einfach mal richtig komplett durchtesten, weil wir hatten uns das doch ein bisschen einfacher vorgestellt. Damit wir aber nicht ohne Vorstand jetzt demnächst stehen, haben wir beide Versammlungen zusammengeführt. Jetzt sind alle wieder da und wir sind jetzt dabei, die Versammlung weiterzuführen und den Vorstand zu wählen. Das heißt, es wird jetzt einfach nicht dezentral, sondern zentral weitergeführt, ganz normale Kreisparteitag mit allen Anwesenden hier vor Ort. Genau. Haben wir jetzt einfach mal, wir haben jetzt, das hat man zum Beispiel nicht bedacht, dass wenn man das Ding abbricht, dass man dann natürlich ohne Vorstand steht und deswegen nicht beim nächsten Mal, sondern müssen wir es heute zu Ende machen. Ja gut, alles klar. Danke erstmal für die Infos, dann hören wir uns später vielleicht nochmal. Okay, danke. So, bei mir jetzt wieder der Mirko Huwutze, auch bekannt. Wir haben schon gehört, der dezentrale Kreisparteitag wurde sozusagen verändert zum zentralen Kreisparteitag. Kannst du vielleicht zusammenfassen, was los war? Schlussendlich hat mein Notebook einen Geist aufgegeben. Das ist ja der Grund dessen, dass wir aufhören mussten. Also im Prinzip ganz einfach, die Technik hat sich ausgeschaltet. Hat sich ausgeschaltet, ja. Okay, wie hat es bis zu diesem Zeitpunkt funktioniert? Also mein persönliches Urteil, saumies. Alle anderen sagen, ja, hätte man weitermachen können. Für mich war es qualitativ einfach nur schlecht. Also es muss eine Menge verbessert werden. Es muss in der Technik muss gemacht werden. Wir müssen gar nicht mal Internetanbindung, aber auf jeden Fall Routing mit Quality of Service, wie man so schön sagt. Das heißt, dass man priorisierte Datenpakete schicken kann und so weiter. Das sind halt alles Dinge, die schlussendlich auch Geld kosten und im Moment halt auch nicht da sind. Okay, was heißt das? Wird so ein Versuch in ähnlicher Form, ob jetzt beim Kreisparteitag oder bei irgendeiner anderen Veranstaltung, nochmal gestartet? Ja, also gestartet definitiv nochmal, nur dann unter gänzlich anderen Voraussetzungen. Also, dass man wirklich noch professioneller wird mit der ganzen Sache. Wie gesagt, in der Testumgebung hat es ordentlich funktioniert. Also da war ja alles clean. Und dass es jetzt nicht funktioniert hat, war so nicht abzusehen. Also es hat funktioniert, aber halt schlechter als erwartet. Ja, gut, aber dafür sind ja, man hat es ja angekündigt, dass es ein Test ist. Man will das ausprobieren. Technisch hat es halt jetzt nicht funktioniert. Dann hat man sich umentschieden und gesagt, wir machen zentral weiter, aber die Versammlung läuft weiter. Die Versammlung läuft weiter, natürlich. Wir brauchen ja einen Vorstand. Wir brauchen einen Vorstand. Das heißt, die Teilnehmer der zweiten Versammlungsstätte sind dann hierher gekommen und haben sich jetzt hier dazugeschlossen. Die haben sich jetzt dazugeschlossen und ja, wählen jetzt fleißig mit. Wählen jetzt fleißig mit. Alles klar. Mirko, ich von Grenes sag da danke dafür, dass du dich da so eingesetzt hast. Wenn du der Runde noch was sagen möchtest. Ihr seid herzlich eingeladen, im Raum Dortmund jeden Sonntag vorbeizukommen. Dort trifft sich auch ein Großteil der AG dezentral. Und dann beim Matthias Böck einfach mal anfragen. Der ist vom NRW-Landesvorstand ja dafür auch auserkoren, die gesamte dezentrale Geschichte weiterzuentwickeln. Und wir sitzen ja einmal im Monat auch im Mumble. Alles klar, gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Mirko. Danke, du auch. Tschüss. So, mit jetzt bei mir der Robert, Dortmunder Pirat. Einfach Basispirat oder machst du hier noch ein bisschen mehr? Ein Basispirat. Basispirat. Wie lange bist du schon in der Piratenpartei? Ich bin kurz vor der Landtagswahl NRW eingetreten. Also so April, ich sag mal ein halbes Jahr, über grob geschätzt. Halbes Jahr. Das heißt, du hast schon mal einen Kreisparteitag mitgemacht hier in Dortmund? Jawohl. Und war da was anders als heute? Ja, wir haben ja heute versucht, diesen dezentralen Parteitag durchzuführen. Also ich finde, ein sehr interessantes Projekt. Sind am Ende irgendwie aufgrund von technischen Problemen, ich möchte nicht sagen gescheitert, aber wir haben halt Erfahrungswerte sammeln dürfen, die wir sicherlich dann irgendwie beim nächsten Mal besser umsetzen. Und ich denke, wir werden auch nochmal einen Probelauf starten und auch nochmal einen Versuch auch machen in der Richtung. Das heißt, du bist da Befürworter, höre ich raus, und du bist auch gerne nochmal dabei, wenn das nochmal hier getestet wird. Also Befürworter ja, weil ich gerne einfach mal auch wissen möchte, ob es so funktioniert, wie dann darauf reagiert wird. Und ich bin auf jeden Fall dabei, wenn das nochmal durchgeführt wird, ja. Prima. Jetzt sehe ich, gibt es hier gleich noch ein Würstchen. Bist du auch noch dabei? Ja, ich werde hier bleiben, natürlich. Okay, danke dir, Robert. Danke auch. So, ihr Krähennester, bei mir ist jetzt der Dirk, auch ein Versammlungsleiter, einer der bei während der dezentralen Parteitags. Hallo Dirk, stell dich mal kurz vor. Hallo, ich bin der Dirk Pullem, 45, Pirat. Pirat. Du warst an dem anderen Standort auch Versammlungsleiter. Wie war das für dich, so einen dezentralen Parteitag zu leiten? Es war eine interessante Erfahrung, würde ich als erstes mal sagen. Es hat ja nicht alles so optimal geklappt. Wir werden noch ein bisschen üben müssen, damit es beim nächsten Mal dann besser klappt. Man lernt eine Menge dabei und ich hoffe, wir lernen eine Menge dabei, dass es für uns alle irgendwann weiterhilft. Ja, diese dezentrale Parteitag an sich wurde ja abgebrochen. Man hat das jetzt zusammengeführt. Du machst jetzt hier die Versammlungsleitung zentral. Ist das irgendwie anders oder ist das eigentlich gleich? Es ist ähnlich, sage ich mal. Es ist natürlich einfacher, was an einem Ort zu machen, als an zwei Orten. Man hat natürlich nicht so das Problem, dass man warten muss, bis die anderen alles gemacht haben. Man muss sich nicht ganz so viel koordinieren. Es ist einfacher, natürlich an einem Ort das Ganze zu machen, als an zweien, logischerweise. Aber ansonsten, die Arbeit bleibt natürlich identisch. Ja, bleibt identisch. Hast du Parteitage schon öfters mal geleitet oder war das eine Premiere für dich? Ich habe schon jetzt die letzten Kreisparteitage geleitet und habe auf dem letzten Landesparteitag so ab sonntags mittags die Versammlung geleitet bis zum Sonntagabend, wo wir den Vorstand gewählt haben. Okay, das heißt, du hast ein bisschen Erfahrung. Hast du dich denn jetzt auf die dezentrale Geschichte etwas anders vorbereitet als sonst oder war das das Gleiche? Nö, im Prinzip war es das Gleiche. Gut, man hat sich vorher natürlich die wahrscheinliche GO angeschaut. Ich hatte auch schon ein bisschen dran mitgearbeitet gehabt im Vorfeld. Darum muss man sich natürlich kümmern. Man muss schauen, dass man sich mit der anderen Versammlungsleitung vielleicht, sofern man gewählt wird, vielleicht vorher schon mal ein bisschen kurz schließt. Aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Ja, man muss einfach ruhig bleiben und ja, die Ruhe bewahren ist das Wichtigste dabei. Ja, perfekt. Aber ansonsten läuft alles, klappt? Ja, klappt prima jetzt. Gut, ja, dann wünsche ich dir jetzt weiterhin viel Erfolg bei der Versammlung und einen guten Appetit. Ich habe dich gerade vom Essen weggeholt. Danke. Gut, tschüss. Ciao. Gut, jetzt habe ich die Anke bei mir. Stell dich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Anke Weberg, ich bin 37 Jahre alt, seit März diesen Jahres Parteimitglied und auch aktives Parteimitglied und bin soeben zur Beisitzerin des KV Dortmund gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch. Und du bist nicht nur zur Beisitzerin gewählt worden, sondern du hast heute die wichtigste Arbeit, glaube ich, hier geleistet. Du hast uns das Essen gekocht, das war sehr lecker. Hast du überhaupt was vom Kreisparteitag mitbekommen? Dadurch, dass sich der dezentrale Parteitag heute so ein bisschen verzögert hat, habe ich auf jeden Fall was mitbekommen, nämlich, dass er sich verzögert hat. Und es fing ja eigentlich alles nach meinen Vorbereitungen an, also von daher konnte ich da gut mitmachen. Okay, das heißt, du hast so technisch jetzt gar nichts irgendwie mitgekriegt, was da genau gelaufen ist oder warst du da immer auf dem Laufenden? Nee, darüber kann ich leider nichts sagen, aber ich muss auch nochmal sagen, ich hatte auch fleißig Hilfe beim Vorbereiten, also von daher. Okay, warst nicht alleine. Genau. Bist du da immer so die gute Fee in der Küche? Dieses Mal, sagen wir mal so. Gewöhnlich sind wir da auch ein kleines Team, das die KPTs vorbereitet und kulinarisch aufbereitet sozusagen. Aber heute aus Personalmangel bin ich halt nur eingesprungen. Hast du das gemacht? Prima. Als Beisitzer im Vorstand, gibt es da bestimmte Aufgaben, die du übernimmst? Wie gesagt, ich bin erst seit März dabei. Ich habe noch nicht wirklich eine Vorstellung, was für ein Aufwand oder ein Umfang die Aufgaben eines Beisitzers haben und in welche Richtung das läuft. Aber ich denke mal, ich werde die Vorsitzenden auf jeden Fall gut unterstützen. Gut, prima. Wenn du noch was zu sagen hast, dann jetzt? Nein, ich habe nichts mehr zu sagen. Erschöpft vom Tag. Alles klar, dann danke ich dir recht herzlich, und dass du aus der Küche rausgekommen bist. Und einen schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüss. Okay, der Abend ist fast rum. Ich habe jetzt die beiden neuen Vorsitzenden hier mir gegenüber sitzen. Herzlichen Glückwunsch vom Krähennest, auch an den Rest des Vorstandes. Ich habe heute gelernt, es gibt nicht den ersten und zweiten Vorsitzenden, sondern es gibt zwei Vorsitzende. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir haben dieses System der ersten und zweiten Vorsitzenden aufgegeben zugunsten einer Doppelspitze, wenn man so will. Das hat etwas damit zu tun, dass wir keine Organisationen hier in unserem Umfeld zurücksetzen wollen, wenn wir ihnen für eine Veranstaltung vielleicht mal nur den zweiten schicken können. Das hat also eigentlich eher etwas mit der Außenwirkung und dem Wohlgefühl der anderen Organisationen zu tun. Und wir haben gesagt, wir legen keinen gesteigerten Wert darauf, hier eine Trennung zwischen ersten und zweiten zu haben. So arbeiten wir in unserem Vorstand ja auch nicht. Und deswegen macht uns das überhaupt nichts aus. Okay, aber damit die Krähennester überhaupt wissen, mit wem wir es zu tun haben, könnt ihr euch vielleicht nochmal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Dirk Pullen, ich bin 45, bin Pirat und seit heute der Vorsitzenden des Kreisverbandes Dortmund. Genau, ich war das nämlich gestern schon und auch das Jahr davor. Ich heiße Christian Gebel, bin 36 und auch schon seit einiger Zeit hier in Dortmund aktiv. Ja, wunderbar. Das war jetzt doch ein spektakulärer Tag. Könnt ihr vielleicht mal kurz zusammenfassen, so aus eurer Sicht? Mit dem Dirk hatte ich ja schon gesprochen heute einmal. Dass du vielleicht einmal nochmal zusammenfasst, wie es aus deiner Sicht war. Ja, es war ein wenig chaotisch am Anfang. Wir wussten nicht so ganz genau, wo die kleinen technischen Schwierigkeiten herkamen. Wir hatten das Ganze ja auch schon ein wenig geübt und es haben sich dann doch einige Schwierigkeiten ergeben. Die haben wir auch nacheinander alle soweit lösen können, sodass wir dann irgendwann ganz gut angefangen haben. Dann funktioniert es aber dann trotzdem irgendwo nicht mehr, sodass wir die Sache dann haben zusammenführen müssen, um das Ganze hier zu einem glücklichen Ende zu bringen. Am Ende ist uns das ja noch ganz gut geglückt, aber eben nicht in der Form, in der wir es eigentlich vorhatten. Gut, dass das passieren könnte, war ja klar. Irgendwie, dass das, ne, man testet ja und probiert aus. Werdet ihr das denn nochmal testen? Ja, wir werden bestimmt. Wir haben heute eine Menge dabei gelernt, was für Fehler auftreten können. Die werden wir jetzt in kleineren Tests versuchen auszumerzen und dann bestimmt bei einem unserer nächsten Kreisparteitage das Ganze nochmal versuchen. Wir bleiben da dran. Ja, ich denke, man konnte auch, wenn es jetzt nicht so funktioniert hat, wie man sich es vorstellt, doch eine Menge mitnehmen, was man einfach besser machen kann. Ich habe vorher schon eine Menge gehört, noch zweiten Rechner hinstellen als Backup und so weiter und so fort. Und dann kann man da ja das durchaus nochmal starten. Gut, gehen wir nochmal auf den Vorstand zurück. Wie geht es denn jetzt weiter? Ist das ein komplett neuer Vorstand? Sind ein paar wiedergewählt worden? Wie geht es bei euch jetzt los? Das ist eigentlich eine ganz gesunde Mischung. Wir haben uns zunächst einmal dazu entschieden, dass der Vorstand in seiner alten Stärke, das heißt also in seiner Mannstärke, erhalten bleibt und wir also weiterhin 5 Vorstandsmitglieder haben. Außer uns beiden Vorsitzenden sind das unser Generalsekretär, also der Verwaltungspirat, und der Schatzmeister sowie eine Beisitzerin. Da hat sich dann eben auch was getan. Also die Beisitzerin ist dort neu im Amt und allerdings auch schon recht aktiv gewesen in letzter Zeit, so dass das also vielleicht zum Teil überraschen konnte. Andere hat es vielleicht weniger überrascht. Ich finde es sehr schön, eine solche Mischungen wieder zusammen zu haben. Ich glaube, wir können da sehr gut zusammenarbeiten. Perfekt. Kriegst du gerade Namen zusammen mit den Positionen? Vielleicht ist das auch interessant. Ja, aber sicher. Außer Dirk und mir gibt es da den Sandros, Daniel Sandmeier, der unser Generalsekretär, also Verwaltungspirat ist. Wolfgang Pehler ist nach wie vor auch unser Schatzmeister und Anke Weberg ist Beisitzerin. Die Anke, die heute hier das Essen gemacht hat. Unter anderem. Ist nebenbei noch zur Beisitzerin gewählt worden. Ja, sagenhaft. Ja, also man könnte es natürlich als grandiosen Bestechungsversuch werten, aber die hat sich in letzter Zeit so stark eingebracht und also in letzter Zeit heißt nicht in den letzten 3 Tagen, sondern über die letzten Wochen und Monate, dass ich mich also freue, dass sie es da geschafft hat. Ja, prima. Dirk, du bist ja sozusagen ganz neu im Vorstand. Ja. Bist auch, glaube ich, relativ frisch bei den Piraten. Seit Anfang des Jahres. Und bist heute hier vorgeschlagen worden und gewählt worden. Du hast das gewollt oder bist du spontan vorgeschlagen worden? Nein, man hatte mir schon vorher mehr oder weniger mehrere Leute mitgeteilt, dass sie mich wahrscheinlich vorschlagen würden, sodass ich ein bisschen Zeit hatte, mir in den letzten Tagen Gedanken darüber zu machen, ob ich das will oder nicht. Das habe ich auch eine ganze Menge getan und auch mit meiner Lebensgefährtin darüber geredet, weil es natürlich auch zeitlich doch eine Menge mehr Arbeit noch bedeuten wird. Und habe mich dann dazu entschlossen, dass wenn man mich wirklich vorschlägt und die Leute das wollen, dass ich das wohl machen würde. Ja, und hat ja auch funktioniert, bist gewählt worden. Was glaubst du denn, was auf dich zukommt? Viel Arbeit. Ich glaube, dass wir, also dieser alte Vorstand hat super Arbeit geleistet, hat tolle, wir haben aber nächstes Jahr eine Bundestagswahl vor uns, die da meine Wahlperiode sozusagen als Vorstand bis September geht, wird sie ungefähr wahrscheinlich bis kurz vor der Bundestagswahl gehen. Ich glaube, da werden wir eine Menge Arbeit hier haben, den Wahlkampf vorzubereiten, unsere Direktkandidaten vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass die Piraten hier wie auch bei der letzten Landtagswahl viele, viele Stimmen kriegen. Wir werden, unser Kommunalwahlprogramm muss weitergeführt werden für in 2,5 Jahren knapp, für die Kommunalwahl auf uns zukommt, 1,75 Jahren. Da werden wir viel Arbeit reinstecken und auch daran arbeiten, dass unsere Mitglieder stärker einfach mitarbeiten, die mehr zu motivieren und eine größere Beteiligung noch hinzubekommen. Ja, cool. Du wirst ja wahrscheinlich gleich weiterarbeiten. Ich denke, das war ganz erfolgreich, sonst wärst du ja nicht wiedergewählt worden oder willst du irgendwas verändern? Das werden wir sehen. Wir müssen natürlich mal sehen, wir haben einen Beisitzer ja bisher auch gehabt, der bestimmte Bereiche übernommen hat und wir müssen mal sehen, wie wir die Aufgabenverteilung dann jetzt hier sinnvoll hinbekommen. Da mag es für den einen oder anderen so sein, dass sich da etwas ändern wird, je nachdem, wie flexibel man vielleicht auch in seinen Fähigkeiten oder seinen Ausrichtungen ist. Das heißt, ob es da für mich auf genau die gleichen Sachen hinausläuft, müssen wir einfach mal sehen. Ich finde es ganz, ganz toll, dass wir Leute im Vorstand haben, die vorher auch schon in ihren Bereichen sehr aktiv waren und dass gleichzeitig diejenigen, die jetzt nicht mehr im Vorstand sind, bereits angekündigt haben, einen großen Teil ihrer Aufgaben auch außerhalb des Vorstandes wahrnehmen zu wollen. Okay, auch wenn sie eine auf die Nase heute gekriegt haben, trotzdem weitermachen. Und das finde ich doch gut. Also das. Also ich sehe das nicht, dass hier einer auf die Nase gekriegt hat. Ja, aber wenn man sich zur Wahl stellt. Man muss sagen, Marvin ist nicht nochmal angetreten, aus persönlichen Gründen. Das ist voll nachvollziehbar als Vorsitzender. Und dass Dieter hat keinen auf die Nase gekriegt. Er hat ganz knapp in der Abstimmung verloren. Das hat nicht viel gefehlt, sondern wäre er wieder Beisitzer gewesen und hat tolle Arbeit geleistet. Und ich bin sicher, er macht das weiter. Also ich würde ja von niemand davon reden, dass er einen auf die Nase gekriegt hat. Okay, gut. Ja, ich wünsche euch auf alle Fälle viel Erfolg für eure Vorstandstätigkeit. Und wenn ihr jetzt Werbung für den Kreisverband machen müsstet, dann dürft ihr das jetzt. Werbung für den Kreisverband. Für uns muss man keine Werbung machen, man muss uns einfach nur mal erleben. Ja, ich glaube, wenn man mal gesehen hat, wie das hier auf den Stammtischen abläuft, von denen wir im Übrigen ja nicht nur einen haben, sondern viele, die über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, dann kann man sich hier eigentlich, glaube ich, auf Anhieb wohlfühlen. Auch wenn man das auf unserer Mailingliste ein bisschen verfolgt, wird man feststellen, der Umgangston ist dort ein sehr angenehmer. Wir sind verhältnismäßig gut strukturiert, organisiert. Die Aufgaben verteilen sich bei uns verhältnismäßig gleichmäßig, so dass eine Überlastung einzelner, ich will nicht sagen ausgeschlossen ist, aber doch zumindest mal nicht die Regel. Deswegen macht es so vielen hier so viel Spaß. Und das ist ansteckend. Ich glaube, wenn man sich das mal hier ansieht, kann man sich wirklich motivieren lassen. Perfekt. Du noch was zu sagen dir? Ich kann nur beistimmen. Also da fällt mir nicht mehr viel ein, außer mich zu sagen. Ich habe jetzt nur den hier persönlich kennengelernt als Kreisverband, logisch. Ich wohne hier, habe mich hier von Anfang an zu Hause gefühlt. Man hat immer das Gefühl gehabt, hier kann man was bewirken, hier kann man mitarbeiten. Aber man hat auch genug Hilfe, man kriegt genug Hilfe von allen Leuten. Man wird keiner, der irgendwie eine andere Meinung hat, wird unterdrückt. Wir sind da sehr offen. Das hat sich ja auch bei dem einen oder anderen Problempunkt in im letzten halben Jahr gezeigt, sei es unsere letzte INDEC-Demo, wo es Diskussionen gab, oder sei es Nuklearia-Flyer, der ja durchaus auch von Mitgliedern des Kreisverbandes supportet wurde. Damit wird hier sehr offen umgegangen. Es herrscht eine sehr angenehme Diskussionskultur. Also nach dem, was ich so mitbekommen habe bisher von außerhalb, kann ich jedem nur empfehlen, schaut mal rein. Perfekt. Cool, sonst noch was zu sagen? Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für das Begleiten dieser Veranstaltung. Gerne. Über wie viel waren es jetzt? 10 Stunden? Grillen. Ja, das ist ja nun auch keine Selbstverständlichkeit. Vielen lieben Dank dafür. Kein Problem, machen wir gerne. Dann sage ich Tschüss und schönen Feierabend. Jo, vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.